10. 18, 14, beenden wir. Komm her, Johann, wir haben den Herrn. endete seine irdische Laufbahn an einem winzigen Gallenfieber. Punkt. In Schmerz und Tränen am 1. dieses Unterschrift. Wie sollen die Geschäfte weitergehen? Oh. Der Arthur ist tüchtig. Aber langsam, wer von einem Vater lebt, kann von zwei viel besser leben. Oh. Thank you. Thank you. Guten Tag, Herr Gottfried. Schmerzen? Seid ihr bereit? Ich bin gekommen, euch das Sakrament der Ehe auf den Weg zu geben. Johann Michael Gottfried, seid ihr bereit? Ihr Anwesende, Margarete Gesche. Miltenberger geborene Tim. Zur Frau zu nehmen und ihr treu zu sein, bis das der Tod euch scheide. So sprecht ein Ja. Oh. Und ihr? Ja. So erkläre ich euch hiermit zu Mann und Frau, bis das der Tod euch scheide. Ich habe ihm Gift gegeben, dass er erkrankt und so dem Kind, das ich von ihm am Herzen trage, seinen Namen gibt. Ich wollte ihn nicht sterben sehen. Das war ein Zufall. Der liebe 20 Gulden für die Frau. Diese Makkabin, zeig, was du kannst. Thank you. etwas sagen. Du brauchst dein Geld! Ist nicht schlecht. Ich will mein Geld zurück. Doch. Und da besteht das hat mit meinem Geld gar nichts zu tun. Wo es um Geld geht, Gäste, muss man die Liebe schnell vergessen. Trink den Kaffee. Lass uns das mal in Ruhe kalt erörtern. Na gut, was schlägst du vor? Schau, Zimmermann, zu viel macht Gewinn. Die Hälfte davon brauche ich. Die andere Hälfte kann ich. Lächel ich! Bis Freitag warte ich! Das ist das Längste! Im anderen Fall, das ist die Hände! Ich bring dich noch hinauf und wünsche dir viel. Starb mein Mann an einem Gallenfieber. Kann man zwar vieles lernen, doch niemals. arbeiten. Doch wir sind daran gewöhnen, dass nur der Haushalt keinen Kopf erfüllt. Das Lieder singen an den Herd und keinen Band im Herzen machen. Wie der gemacht sein muss, will ich dir sagen. Der Mann muss akzeptieren, dass die Frau Verstand ihn in den Kopf hat und vernimmt. Kann sein, dass dieser Mann noch nicht geboren ist. Was du sagst, so werde ich nicht akzeptieren. Doch willst du werden, wenn du mir gehst. Exactly.